Bossom rap, boski quarterbacks. I show me cash, ni vida on cash. Weißt du noch damals in my Pogger rap? Heute volle Tash, in my volle Tash. Bossom rap, boski quarterbacks. I show me cash, ni vida on cash. Keine Sorge mehr, wenn meine Konten deckt. Heute volle Tash, wegen so viel Cash. Am Anfang hat noch keiner dran geglaubt. Erste Mal auf Bühne und auf einmal gab's Applaus. Jetzt kostet mein Auto wie ein Einfamilienhaus. Ich düse los und mach mich leise aus dem Staub. Ich düse, düse, düse, düse, düse, düse. An euch alle schöne Grüße, Bitch, die Welt liegt mir zu Füßen. Ich düse, düse, düse, düse, düse, düse. Die Türen sind geflügelt, die Blüten sind gebügelt. Es geht hoch und tief, wie im Skigebiet. Aber komm nicht an, wenn du wieder Krise schiebst. Du weißt, gib mir eine halbe Stunde und ein Judy Beat. Rebel Drop Classic wie auf DVD. Ich bin Boss im Rap, Boss wie Quarterbacks. Ich hol mir Cash, nie wieder ohne Cash. Weißt du noch, damals immer Pogger Rap. Heute volle Tash, immer volle Tash. Boss im Rap, Boss wie Quarterbacks. Ich hol mir Cash, nie wieder ohne Cash. Keine Sorge mehr, wenn meine Konten deckt. Heute volle Tash, wegen so viel Cash. Viel zu lang gewartet, bis ich endlich wieder da bin. Ich heiße euch willkommen, ihr könnt mir alle einen blasen. YY, ich ficke eure Mütter auf paar Nasen. Gib mir 5 Minuten, ich erkläre euch die Straßen. Ich schute, schute, schute, schute, schute, schute. Bin auf Dammer unterwegs, Pump ist Drum, ey Papa Ute. Cruise, cruise, cruise, cruise, cruise, cruise. Verlier niemals meine Route, ich muss auf die nächste Stufe. Es gibt Auf und Abs, wie beim Trampolin. Es war gestern Kapstadt, heute Napoli. Ich war lange ruhig, wie ein Pantomim. Aber lasse wieder alles brennen, Gasolin. Ich bin Boss im Rap, Boss wie Quarterbacks. Ich hol mir Cash, nie wieder ohne Cash. Weißt du noch, damals immer Pogger Rap. Heute volle Tash, immer volle Tash. Boss im Rap, Boss wie Quarterbacks. Ich hol mir Cash, nie wieder ohne Cash. Keine Sorge mehr, wenn meine Konten deckt. Heute volle Tash, wegen so viel Cash.